Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur 29. OAAD-SE-Folge, die ich in diesem Fall einfach mal OAAD-Roundup nenne. Warum nenne ich das Roundup? Ganz einfach, es ist in der letzten Zeit Dinge übrig geblieben, über die ich einfach mal sprechen wollte. Meine Meinung kundtun wollte, unter anderem zum Beispiel das Microsoft Event. Ich weiß, das ist jetzt schon eine Weile her, aber dazu hatte ich noch gar keine Folge gemacht und habe gedacht, ich packe die einfach mal in einer Roundup-Folge zusammen. Gehen wir einfach mal durch, nämlich eine Meldung, die heute kam, dass Microsoft, wenn man bis zum 31. Januar 2016 ein Lumia 950 XL, wohlgemerkt das XL-Modell, nicht das normale Lumia 950, kauft, legen die eins diese Continuity Display Docks dabei, wo man das das Smartphone ja anschließen kann und dann da irgendwie einen Bildschirm anschließen kann und eine Tastatur und dann ja beinahe sowas wie so einen kleinen oder wie einen größeren Mini-Rechner hat. Das ist eine schöne Sache, besonders wenn man denkt, dass das Dock momentan oder sonst ansonsten 109 Euro kostet, was ja schon eine Hausnummer ist, da spart man also ja ordentlich Geld. Wie gesagt, bis zum 31. Januar 2016 und es gilt nur für das Lumia 950 XL, nicht für das Lumia 950. Passend zu dem Thema gibt es das nächste Thema. Es gibt ja bei Amazon eine Vorbestelleraktion für die Modelle Lumia 950 und 950 XL. Wenn ihr die vorbestellt, Link natürlich in den Shownotes, einen Moment. Da hatte ich eben pausiert, weil der Hund wach geworden wurde, ist, um den ich mich eben kümmern wollte. Ja, kommen wir zum Thema. Wie gesagt, Amazon Vorbestelleraktion. Link in den Shownotes. Wenn ihr bis zum, wo haben wir denn das Datum? Vom 12.10. an läuft das schon. Bis einschließlich dem 15.11. entweder ein Lumia 950 oder ein 950 XL da bestellt, bekommt ihr ein Fatboy-Ladekissen für dieses kabellose Aufladen und eine 32 GB Speicherkarte, MicroSD-Karte, jeweils gratis dazu. Die Speicherkarte liegt bei 11,53 €. Das Ladekissen kostet ansonsten entweder 40 oder 26 Euro, wie ich das hier sehe. Lumia 950 bekommt ein Fatboy-Ladekissen in Rot und das 950 XL, nee. Das 950 in Schwarz bekommt das in Rot dazu und das in Weiß bekommt das in Gelb dazu, das Ladekissen. Man kann natürlich diese Aktion, das 950 XL liegt in Schwarz und in Weiß bei 704,99 €. Wenn ihr das XL-Modell über diese Vorbestellaktion ja bestellt, bekommt ihr halt die Speicherkarte und das Ladekissen gratis. Und wenn ihr dann noch, wenn ihr das XL-Modell gewählt habt, bekommt ihr dann halt noch über die eine App, die euch sich auf dem Lumia befindet oder die ihr runterladen müsst, was ich eben erwähnte, das Display-Dock auch gratis, beziehungsweise einen Code und könnt dann über den Microsoft Store halt dieses Display-Dock bestellen. Das ist nett, wenn man erstens so viel Geld ausgeben möchte und zweitens, wenn man das XL-Modell haben möchte, wie gesagt, Display-Dock geht hier nur für das XL-Modell. Aber dann kann man diese beiden Bonusaktionen, also einmal die von Amazon und einmal die Aktionen von Microsoft, doch eigentlich wunderbar miteinander verbinden. Gilt, wie gesagt, also beziehungsweise die Vorbestellaktion bei Amazon gilt für beide Modelle, 950, 950 XL, die Aktion bei Microsoft, sage ich jetzt das letzte Mal übrigens, gilt nur für das XL-Modell. Kommen wir zum nächsten Thema, dem heute vorgestellten OnePlus X. OnePlus, wisst ihr, ist diese Firma, die die Smartphones herstellt, beziehungsweise rausbringt. Es gibt das OnePlus One, gab es letztes Jahr OnePlus 2, gibt es jetzt, was immer noch nicht so gut zu haben ist, beziehungsweise auch nur wie das OnePlus One schon über das Invite-System und genau dasselbe jetzt mit dem OnePlus X. 5-Zoll-Smartphone soll, ich glaube, ab dem 5. November verfügbar sein und fängt ab einem Preis an von 269 Euro. Hat eine Glasrückseite und es soll wohl eine Version auch geben mit Keramikrückseite, die dann irgendwie 369 Euro, wenn ich das hier richtig lese, kosten soll. Die beziehungsweise CPU und so weiter erinnern mich an das OnePlus One, also an die Hardware von letztem Jahr. Nämlich, wie gesagt, 5 Zoll Full HD AMOLED Display, ein Qualcomm Snapdragon 801, 3 GB RAM. Der interne Speicher bietet leider nur 16 GB. Es gibt aber einen MicroSD-Karten-Slot mit Karten bis zu 128 GB sollen da unterstützt werden. Das ist natürlich momentan dann noch ein bisschen blöd mit Android 5.1.1. Oxygen OS läuft dann übrigens drauf, nicht mehr CyanogenMod. Das ist natürlich logisch. Mit Android 6 soll man ja die Speicherkarte einbinden können als internen Speicher, dass das alles ein Speicher ist. Momentan hat man natürlich das Problem noch, dass man nicht wirklich alles von Apps, wenn überhaupt, auf die SD-Karte verschieben kann. Da sind 16 GB ein bisschen schade, aber bei 269 Euro, das ist ja ein günstiger Preis heutzutage, verständlich irgendwie. Es ist ein Dual-SIM-Gerät und hat übrigens eine Akkukapazität von 2525 mAh. Auf der Rückseite gibt es eine 13-Megapixel-Kamera, die wohl, wenn ich die ersten in Blogs gelesen habe, gar nicht so wirklich schlecht sein soll, eher ziemlich gut. Und auf der Vorderseite, also als Frontkamera, gibt es eine 8-Megapixel-Kamera. Es gibt keine Home-Buttons, es gibt wohl nur die Soft-Buttons und es gibt leider auch keinen USB-Typ-C-Anschluss oder Type-C-Anschluss, sondern ein Micro-USB-Anschluss. Was schade ist, es wird Zeit, finde ich, dass sich Typ C Anschlüsse am besten auch als Standard bei Android Smartphones durchsetzen. Und es gibt auch keinen Fingerabdruckscanner in dem OnePlus X. Das ist auch ein bisschen schade. Das hätte wahrscheinlich auch nicht mehr die Welt gekostet. Es gibt ein Invite-System, was aber anscheinend irgendwie nur für einen Monat gelten soll. Danach soll man das wahrscheinlich auch ohne Invite-System kaufen können. Und optisch erinnert mich das irgendwie an eine Mischung aus HTC One A9, diesem neuen HTC-Gerät und einem iPhone. Optisch, ja, macht das einen guten Eindruck. Hardware ist natürlich, ja, wie ich erwähnte, fast dieselbe im Prinzip wie im OnePlus One. Und deswegen gibt es nicht irgendeinen Grund, dass ich darauf wechseln würde wollen. Aber so für Leute, die ein Dual-SIM-Gerät suchen, sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Einen kurzen Überblick will ich nochmal sagen und einen kurzen Überblick zum letzten Microsoft-Event. Wann war das? 6.10. glaube ich. Ja, schon fast einen ganzen Monat her. Es wurde das neue Microsoft Band vorgestellt. Das ist dieser Fitness-Tracker von Microsoft halt. Das soll ab dem 30. Oktober zu haben sein für $249, also ab morgen, in den USA. Ihr habt dann natürlich auch da wieder Notifications drauf und Tracking und einen Herzfrequenzsensor auf der Rückseite und so weiter und so fort. Das ist gebogen, das sieht schicker aus als das erste Ding und das kann dem Microsoft Band definitiv nicht schaden. Ja, schöne Sache, aber ich weiß nicht, recht teuer ist, und das ist so eine Mischung aus, ja, so eine Mischung aus Fitness-Tracker und Smartwatch, und das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, ich für meinen Teil würde wahrscheinlich lieber Smartwatch und irgendwie mir so ein Xiaomi Mi Band kaufen oder so. Dann wurde, ja, wovon ich ja eben schon am Anfang gesprochen habe, die neuen Smartphones Lumia 950 und das 950 XL vorgestellt. Preise habe ich ja eben schon erwähnt. Das Displaygrößen. Was ist denn die Displaygröße? Lumia 950 hat eine, was hat denn das für eine Displaygröße, mein Gott? 5,2 Zoll hat das 950 und das 950 XL 5,7 Zoll. Das ist ja schon echt ein Wummer. Dann wurde das Surface Pro 4 vorgestellt. Das ist ja das Tablet mit anklickbarem Dock von Microsoft, was ein richtiger Rechner ist. Ab 999 Euro wohl in Deutschland. Und das sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Und dann gab es das Surface Book. Ja, da Microsoft etwa abgeguckt von MacBook, Surface Book, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die Preise fangen an ab $1,499, gehen bis zu $2,699, und das ist ein 2-in-1-Gerät, das hat so einen neuen Verschluss hinten und ihr könnt das auch abnehmen und habt dann im Prinzip die ganze Hardware im Bildschirm, also habt da auch ein Tablet. Das ist ganz nett, alles, und besonders beeindruckend da fand ich eigentlich, oder schön fand ich eigentlich die neuen Smartphones. Was es ja jetzt gratis dazu gibt, was ich eben schon erwähnte, eben dieses Display-Dock, dass ihr aus eurem Smartphone im Prinzip einen kleinen Rechner machen könnt. Und das ist cool, und das wünscht man sich tatsächlich, oder ich wünsche mir das, auch für iPhone, Android-Smartphones und Co. Na, was heißt Co.? Was gibt's denn noch? BlackBerry. Surface und auch das Surface Book, die haben halt für mich den Nachteil, es läuft Windows drauf. Windows wurde ich ein bisschen mit versöhnt durch das Dell, was ich neulich zum Testen hatte. Und mein Lumia 640 mit Windows Phone, beziehungsweise Windows Phone an sich, mag ich ja sowieso. Aber so ganz auf Windows umsteigen wieder, ach, ich weiß ja nicht, ob das was für mich wäre. Windows 10 Mobile soll irgendwann ja im Dezember jetzt wohl rauskommen. Das wurde auf dem Event aber noch gar nicht gesagt. Aber das ist jetzt, glaube ich, klar. Aber nagelt mich da bitte nicht darauf fest. Kommen wir zum letzten Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich über die letzte Google Keynote, sage ich einfach mal, Google Event gesprochen habe schon. Ich habe das gar nicht gefunden. Ich dachte, ich hätte da eine Folge drüber gemacht. Egal. Auf jeden Fall, da wurden ja vorgestellt irgendwie der neue Chromecast Audio. Und was wahrscheinlich besonders interessant ist, die zwei Smartphones, das Nexus 5X und das Nexus 6P, Nexus 5X von LG. Da ist übrigens schon nach einem Testgerät angefragt. Nexus 6P ist von Huawei oder Huawei. Nexus 5X, wo haben wir denn hier? Hat ein 5,2 Zoll großes Display und das Nexus 6P auch ein 5,7 Zoll großes WQHD AMOLED Display mit Stereo Frontlautsprechern. Beide haben im Prinzip dieselbe Kamera. Sehen so ähnlich aus. Nexus 6P ist wohl aus Alu ja gemacht, Nexus 5X aus Kunststoff. Aber und die Preise, ich weiß gar nicht mehr, bei was die Preise lagen, die waren auf jeden Fall ziemlich hoch. Sie haben übrigens auch einen USB Type-C-Anschluss, aber googelt doch einfach mal nach den Preisen selber. ich weiß, dass die hoch waren, auf jeden Fall für Nexus-Geräte. Für Top-Smartphones, wo die ja durchaus reinpassen können, ja, sind sie nicht zu hoch. Ich persönlich würde trotzdem lieber irgendwie zu einem LG G4 dann gleich greifen oder so, weil da weiß ich, dass die Kamera echt geil ist. Das war die kurze, zum Schluss hin etwas chaotische OAD-Roundup-Folge. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye-bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.